Kaschmir-Radio, Biesentales Nummer 50, Maximilian Glass und J-Rob. Thank you. G-Punkt. Piano. Double Bass. Und Vibraphon. In der Küche, in der Fensterreihe. Neben uns steht eine sehr schöne Blume, oder eher zwischen uns. Die hat so Ausläufer, Satelliten. Ich glaube, die kommt vom Planeten Siege. Also wo die herkommt, weiß ich auch nicht. Doch, weiß ich. Aber ich verrate sie nicht. Thank you. Begriff. But still. Hier steht so ein alter Dualplattenspieler und unter dem stehen lauter Platten, die eigentlich gehört werden wollen, aber seit längerem nicht gehört worden sind. Die Griffplatte gehört aber nicht dazu, die hast du gerade mitgebracht, oder? Ja, die hat mir der Emilio geschenkt. Vielleicht nochmal kurz für die Hörenden. Griff ist ein Trio von Ingrid Schmolina, Adam Puls Melby, Emilio Godoy. Aussprache ist nicht meine Stärke. Aber hören kann ich ganz gut. Naja. Das ist ja schon mal was. Das ist eine schöne Platte. Damit kannst du auch nach Spanien fahren und immerhin irgendwie durchkommen, obwohl du die Sprache nicht sprichst. Sí, claro. El Disco Escultura. Loco, loco. El Disco Escultura. Ich habe ja auch gerade so eine Platte, die ich lange nicht gehört habe. Wobei du hast deine ja nicht lange nicht gehört. Ach, das ist alles zu komplex. Ich mach die mal an. Candles on water, but still. Drink, drink, drink. We want language to be real. Or maybe we just want it to sound real. Or do we want language to not sound real, but be real or make real? Real language is the stuff we hear, they say. The sound makes it real. Is it on the sound real? Sound real? Real to real? It should be on the real. When it goes from real, outside the body, back into the body, we are air, her, and flesh cushions, more realness. Growth of fire from two stones, finally unbuffled. Ja, das ist ein Gedicht, was hier mit drin steht. Liner Notes sind das. Ja. Poetische Liner Notes von Andrew Quote, May 2020. Wir hörten die ersten 15 Minuten. But still. On the A-Side. Hygienische und chirurgische Infektion. Hygienische und chirurgische Desinfektion. Sehr gut hautverträglich. Erhöht die Feuchte. Ja, Max, auch für dich. Ich habe was ich im Theater Bremen gefunden habe. Da gibt es ein Regal, wo die Leute ihre alten Platten hinstellen. Und weil die ja, das ist ja alles so Bildungsbürgertum, da haben die dann so lustige Platten. Mal gucken. Hören wir da jetzt eine? Il disco è scultura, folklore di Bolivia, volumen 1. Und die hast du jetzt aus dem Theater Bremen? Stand da so im Regal rum und war schon völlig, da ist offensichtlich viel Wasser drüber gelaufen. Mhm. Also diese nassen Plattenhüllen, die man dann auf die Heizung legt und die dann wieder trocknen, die dabei gelb werden und so Ränder kriegen. Und im Nachhinein so schön knistern. Das Papier wird brüchig. Ja. Wir hören gerade Alturas de Hualpacayo. Ich hoffe, aber das, so ist das mit der Aussprache, nicht wahr? Huanyo en Zampoña. Das ist also Folklore aus Bolivien. Und wie ist es eigentlich in Bremen? Ich war noch nie da, aber ich habe von den Stadtmusikanten gehört. Oh shit, yeah. Das ist so ein bisschen so wie der Rattenfänger von Hameln. Das ist da alles in dieser Gegend Niedersachsen-Bremen. Da gibt es immer so lokale Mythenfiguren, würde ich das mal nennen. Mhm. Die Unterhaltung darüber, wo die herkommen oder was die bedeuten, hat angefangen, als die da zum ersten Mal standen. Aus Gründen, die wir nicht mehr erklären können. Aber die stehen da schon lange. Ja, ich habe keine Ahnung, müsste ich jetzt mal auf einer klassischen Suchmaschine, sowas wie DuckDuckGo zum Beispiel. Mittlerweile sind die sozusagen auch ziemlich contemporary, ne? Das sind ja schweigende Stadtmusikanten. Das ist eine gute Idee, das stimmt. Voll. Ja, die sind sehr stark von John Cage beeinflusst. Die haben dieses Solo-Violinstück, was 5 Minuten 33 heißt. Ah ja. Das haben die ganz oft gehört. Okay. Und sind da in so einem Loop stecken geblieben wahrscheinlich, ne? In so einem Hörloop. Ja. Ja. Ja. Hörloops sind ganz geil, finde ich. Hörloops. Ja, die schießen dann so schön raus aus den den äußeren Schwierigkeiten. Mhm. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Leute vielleicht Loops gerne hören, weil die einen sofort so weghypnotisieren und alles zeitlos und distanziert von den nervigen Teilen des Lebens machen. Also, mir geht das jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr so. Ich finde Loops mittlerweile persönlich. Hörloops. Hörloops. Schießen denn so schön raus aus den äußeren Schwierigkeiten? Punk? Ja. Klar, zeig mir mal deinen Punk. Das ist nicht meiner. Ich mache ja sowas nicht. Dieser Plattenspieler, der hat eine Automatik und die ist einfach fürchterlich. Oh, was sonst? Ja, ich sehe es. So, gucken, was das heißt. Das ist bestimmt unangenehm. Also. Das Desinfektionsgel benutzen. Ja, was haben wir denn noch für Platten hier? Was war das gerade? Übrigens, was? Was war das gerade? Das waren die Listening Comments von Nina Guo. Max hat hier nämlich ein, ja, doof jetzt. Ich frag dich was, Quatsch, dir dann die Antwort rein. Ja. Sag's nochmal bitte. Entschuldigung. Also, das waren die Listening Comments. Und die Listening Comments sind auf einem wunderbaren Tape, auf der A-Seite das erste Stück. Und dieses Tape heißt Blauchräuch und ist aufgenommen von der wunderbaren und entzückenden Nina Guo. Die war nämlich neulich hier auch in der Küche. Hier gab es nämlich ein Essen mit einer sehr, sehr alten Dame und mit einer eher sehr viel jüngeren Dame. Die jüngere war Nina Guo und die sehr, sehr viel ältere Dame und die sehr, sehr viel jüngere Dame haben dann eine 10-minütige Vokalimprovisation gegeben, mitten in der Pandemie ohne Maske. Aber die hatten einen ziemlich guten Sicherheitsabstand. Ja, aber wir nicht. Aber, nee, wir saßen dazwischen. Aber mir ist ja auch egal. Also, nein, wir sind keine Schwurbler. Schwurbler, ihr könnt alle nach Hause gehen. Doofe Politik, sollen wir wieder eine Platte suchen? Ja, das vielleicht. Jazz. Bring it on, Yannick. Bring it all on. Yes, please. Irgendwo auf der Platte, die wir gleich hören werden, irgendwo auf dieser A- oder B-Seite ist ein total geiles Drum-Solo und das werde ich jetzt suchen. Ja, mach das. Ja, ist nämlich total toll, hier in der Küche, bei dem schon erwähnten Plattenspieler, wo drunter ein Regal ist, wo die Platten nicht so richtig gut reinpassen, aber wenn man sie so ein bisschen schräg stellt, geht es schon irgendwie. Yannick hat da letztens auch versucht, etwas zu optimieren. Es bewegt sich insgesamt in die richtige Richtung. Ja, und es ist eine sehr eklektische Auswahl, wie man im heutigen Sprachgebrauch von sich gibt. Man könnte auch divers sagen, aber verschieden reicht auch. Oder einfach anders, ne? Weitreichend. Und darüber hinaus. So weit, wo sitzt das Drum Solo? Das Auge im Ohr reicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt kommt. Thank you. Wir hören Rashid Ali und Frank Lowe. Auf einer dieser Platten, die früher immer so langweilig benannt worden sind, Exchange. Ja? Ja. Anstatt zu sagen, we're fucking losing it. Which is what they did. Ja, auch wirklich eine meiner sogenannten Lieblingsplatten hier im Regal, wo man sie leicht schräg reinstellen muss. Ja, hast du die schon gehört? Ja, klar. Du hast mir auch das Drum-Solo schon mal gezeigt. Echt? Hm? Das ist super. Ich würde es glatt nochmal hören. Ja, nochmal das Gleiche. Mhm. Und go! Was er damit meint. Kennst du Bands, die heute sowas machen? Bands, die heute sowas machen? Ja, oder so Setups von Musikern, die so... Leute, die Schlagzeug spielen? ...zwischen wild und sehr entspannt sich bewegen in einem Konzert. Hm. Gibt es so einen Typen, der heißt J-Rope? Das musst du jetzt aber nicht sagen. Und... Ja. Also, wenn man mich so fragt, ne? Oh, die Kirche. Vielleicht erzählt uns Janek nachher nochmal was über J-Rope und was der gerade so treibt. The 6 o'clock trouble with the churches, ringing all their bells at the same time. Ich frag ihn dann nochmal. At the same time. At the same time. Das ist noch ein bisschen schüchtern. Bisschen aufgeregt. Abgeregt. Eigentlich, was würde jetzt dazu passen? Elian Radik, aber das habe ich nicht auf Platte. Hm. Ich habe eine Idee. Das ist Johnny Trunk. 20,000 Leagues Under the Sea. A-Seite. Komplett irre. In der Platte ist tatsächlich das komplette Jules Verne Buch, 20.000 Seemeilen, Meilen unter der See oder was, wie heißt es auf Deutsch? 20.000 Leagues Under the Sea. Man kann das komplette Buch in der Platte noch mitlesen. Das finde ich sehr schick. Und was auch interessant ist, also zumindest als Benutzererfahrung, ist, dass ich in diesem Buch bisher höchstens herumgeblättert habe, es aber tatsächlich nicht gelesen habe, weil ich diese Platte auflege, da läuft sie schon wieder, und dann abwaschen gehe. Normalerweise Platten. Nee, nicht auf dem Internet, nehme ich mal an. Ach so. Das stimmt. Ja, die Zeit ist vorbei. Zu größten Teilen. Dass du Platten kaufst. Im Internet. Ja. Kaufst du aber immer noch Platten oder kaufst du keine Platten mehr? Auch weniger. Weil du die immer geschenkt kriegst von dem Künstler direkt? Oder was ist der Grund? Ich krieg schon immer mal eine Platte geschenkt. Ja, das ist wahr. Und das ist auch natürlich der schönste Weg, um an eine Platte zu kommen, wenn man die geschenkt bekommt. Mhm. Ja, ich habe früher ziemlich intensiv Platten gekauft, als ich noch viel auch aufgelegt habe. Aber dann war das auch oft eine sehr temporäre Geschichte mit diesen Tonträgern, die in dem Zusammenhang zu mir gekommen sind. Manche haben natürlich es länger ausgehalten in meinen Gefilden, manche wurden schneller wieder aussortiert oder waren ausgespielt. Wenn ich das richtig verstehe, dann hast du die ja auch sehr schnell einfach nur als Tongenerator genutzt, um damit ganz andere Dinge zu tun, oder? Ja, das lief recht zeitgleich. Also wenn ich mit meinem Vater Zeit verbracht habe in seinem Studio, dann waren Platten bei mir die Grundlage, um daraus Loops zu bauen und mit ihm zusammen zu improvisieren. Und dann war noch meistens jemand Drittes mit dabei, der an der Gitarre dazu gejammt hat. Genau. Ja, aber es ist halt schon auch immer recht teuer, sich so viele, wenn man so viele Platten kauft. Und dann, ja, Platten. Also ist es nicht so, dass man für Sachen, die man, für die man mehr Geld bezahlt, dann hinterher auch mehr Respekt hat? Im schlimmsten Fall ja. Wieso im schlimmsten Fall? Naja, weil zum Beispiel eine Platte, die ich geschenkt bekomme, für die ich dann überhaupt kein Geld bezahlt habe, vor der habe ich natürlich meistens sogar mehr Respekt als vor einer Platte, die ich mir für 50 Euro gekauft habe, weil ich der Meinung war, ich brauche die unbedingt. Genau, deswegen im schlimmsten Fall. Weil das hat sich meistens dann andersrum entpuppt. Also, um auf deine Frage zurückzukommen. Es passiert schon, dass ich Platten kaufe. Wie jetzt am Wochenende hatte ich Besuch von einer Freundin, die hat mich aus Den Haag besucht. Und dann habe ich ihr immer das Stahlplatt gezeigt, weil sie war noch nie in Berlin und kannte das nicht. Und ja, dann ist das so eine gemeinsame Aktion. Man geht in den Plattenladen und stöbert da ein bisschen rum. Und dann ist das fast eher so ein Andenken an die gemeinsame Zeit, so wie manche vielleicht ein Foto schießen, wenn sie vor dem Taj Mahal stehen. Nehme ich mir dann in dem Zusammenhang. Also Vergleich Stahlplatten mit Taj Mahal finde ich jetzt sehr gewagt, aber klar, kann man machen. Ja, genau, aber am liebsten schon natürlich auf dem direktesten Weg, also direkt von der Person, die sich um den Inhalt des Tonträgers gekümmert hat. Und das geht natürlich am besten bei Konzerten oder wenn man ja selber Konzerte organisiert, Leute einlädt und dann noch einen Tonträger bekommt oder auch was dafür gibt. Ist es für mich persönlich am coolsten. Zumal seit, glaube ich, so 3 Jahren ich mich auch nicht mehr nur auf Schallplatten als Tonträger zum Hören fokussiert habe, sondern es mittlerweile eigentlich um ich alle Medien recht gleichen Respekt zolle, also sowohl die CD als auch das Tape, als auch der digitale File, den man über Bandcamp sich runterlädt. Das ist für mich eigentlich alles ziemlich gleich, dadurch, dass alles anders ist. Weißt du, wie ich das meine? Ja, aber es ist nicht auch so, dass es viel, viel wertloser, bedeutungsloser erscheint, weil es einfach nur aus Nullen und Einsen auf deiner Festplatte besteht, die dann im Zweifelsfall irgendwann stirbt und dann ist die Sache wieder weg. Nö, weil Nullen und Einsen lassen sich ja auch übersetzen auf zum Beispiel Tonband und dann nimmt das ganz andere Wege. Wenn du es dann machst, ja. Aber jemand, also so ein normaler... Ich rede ja von mir. Richtig, ja. Richtig, hatte ich auch gefragt. Du hast doch mich gefragt. Nein, aber es war wieder Zeit für einen Allgemeinplatz über das Plattenkofferverhalten. Ja, ich verstehe. Genau, das heißt, du lädst dir wirklich Sachen runter und überspielst sie dann auf Kassette, da bekommen sie einen höheren Wert? Nee, das mache ich nicht, um einen höheren Wert zu bekommen, weil das meinte ich ja bereits. Das hat für mich keinen niedrigeren Wert, nur weil das Nullen und Einsen sind oder weil das auf eine Vinyl gepresst ist oder auf ein Tonband überspielt oder auf eine CD gebrannt. Ist alles hörbar. Ist alles hörbar und alles, was hörbar ist, ist erstmal interessant. Manches ist weniger interessant, aber wenn man es dann vielleicht andersrum abspielt oder ein bisschen verpitcht, wird es auf einmal doch interessant. Das liegt ja am Medium, das liegt ja an der Musik und nicht am Medium, dass die dann weniger interessant ist, meine ich. Ja, oder auch einfach an meiner persönlichen ästhetischen Wahrnehmung, die sich ja auch permanent in Bewegung befindet, also... Manchmal gefällt mir die Platte auf der Originalgeschwindigkeit 33 und am anderen Tag brauche ich sie aber auf 45, weil ich irgendwie 2 Stunden Digitalkurs hatte und fast eingeschlafen bin. Ja. Dann läuft sie besser auf 45. Ich will den Digitalkurs mal kurz unterbrechen und zwar mit einer Single, für die ich 50 Pfund bezahlt habe. Oh. Und so ein typischer Discogs-Preis. Ne? Mhm. Also ich nebenbei bemerkt, finde ich, ist einfach nur meine Meinung, aber seitdem es Discogs gibt, kann man einfach keine Platten mehr richtig kaufen. Vor allem nicht so alte, gesuchte Dinger, weil man einfach nicht richtig handeln darf mit dem Verkäufer, was ja eigentlich auch am meisten Spaß macht. Da muss man den aber auch direkt vor sich haben und das geht ja nicht bei Discogs. Ich habe... Ja. Ich glaube, im Sommer habe ich zum ersten Mal 3 Schallplatten auf Discogs verkauft. Und hast du mehr Geld gekriegt, als du gedacht hast? Ja, naja, also ich habe diese 3 Platten da dann verkauft, weil sozusagen der Durchschnittswert so viel ergeben hat, dass ich meine Miete bezahlen konnte und ich das Gefühl habe, auf der anderen Seite war wirklich jemand, der richtig Lust hatte, diese Platte zu bekommen. Und das habe ich aber nicht zur Grundlage genommen, um das auszunutzen, um den Preis in die Höhe zu tragen, obwohl es die gerade nur von mir zu kaufen gab, sondern habe einfach den Durchschnittswert genommen, was für mich okay war. Also ich bin da generell so, dass ich das sozusagen in meine eigenen Relationen setze und nicht in Relationen, die mir dann da angepriesen werden. Die kann ich zur Hilfe nehmen als Referenz, aber die Grundlage für meine eigene Entscheidung, ob ich jetzt sage, die kostet 50, 60, 80 oder 100 oder gar nur 5, kann ich ja selber entscheiden. Und in dem Fall war das einfach ein Tausch, die Platten gegen so viel Geld, dass ich meine Miete bezahlen kann. Und das war für mich cool. Und auf der anderen Seite war das für die andere Person auch cool, weil die musste nicht den Top-Top-Preis zahlen, sondern das, stimmt, was also für die auch okay war. Der Tausch ist auf jeden Fall besser, als wenn du für das gleiche Geld bei Lieferando gearbeitet hättest. Also so wie mein Nachbar, der studiert und braucht Geld für die Miete. Und die einzigen Jobs, die es im Moment zu geben scheint, sind welche für große Ausbeuterunternehmen, die ihre Mitarbeiter irgendwie mit Kontrollsoftware überwachen und intern Punkte verteilen. Und die wenig Punkte haben, die fliegen dann irgendwann raus. Und dann wird man als Kunde vielleicht auch noch aufgefordert, dann noch Punkte zu vergeben für die Qualität des Auslieferers und so. Oh, da muss ja man sich ja eigentlich richtig... Okay, ich schweife schon wieder total ab. Aber ich wollte ja eine Platte spielen. Und zwar... So was ganz Wertvolles, ne, hattest du gemeint. Das hast du richtig viel Geld für bezahlt. Genau, und zwar ist das erschienen irgendwann in den späten 60ern auf Audition Recording. Die Band nennt sich The Vaqueros. Ich habe vergessen, was das heißt. Puh, klingt so ein bisschen wie Urlaub. Urlauber. Vecinos wären die Nachbarn gewesen, aber Vaqueros sind was anderes. Und der Track heißt Echo und ich fand irgendwie, habe ich den tatsächlich auf der Tube gefunden, deren Namen ich jetzt nicht sagen will. Okay. Die Tube kann man aber super über Invidious so hören, dass sie eigentlich mittracken können. Die Tube? Ja. So wie eine Zahnpasta-Tube? Deine Tube, meine ich. Meine Tube. Deine Tube. Ah ja. Genau. Und der Track heißt Echo. Echo-Tube. Ich habe ein Mittelstück für diese Single. Guck mal, Janik, die liegt da oben links, das Mittelstück. Ah, cool. Ja. Hat es gefunden, er bringt es an. Und ja, genau, und wir hören den auch gleich auf 33 statt auf 45. Let's go. Mm. die doch mal hoch. Ob das so sein soll? Da steht nicht drauf, wie schnell die laufen soll. Und ich finde, die klingt so, als wenn die auf 33 laufen muss. Upsi. Ja, ich glaube 33. So war das gedacht. Daraus macht, ist eine andere Frage. Ich hole jetzt mal wieder den Rekorder in die Küche, den ich im Bad versteckt habe. Ein Dual P80 und der hat so eine Automatik, eine mechanische. Oh, ist gut. Erleben. Max ist nach nebenan gegangen. Ich weiß nicht, was der da macht. Da steht Klavier auf oder so. Ja, ist gute Stimmung. Oder? Was denkt ihr? Ich werde Manina fragen, ob sie mir ein bisschen Singen beibringt. Das geht ja so nicht weiter. Kaschmir-Radio. Beeson Tales. Yannick und Max hier in der Küche. Prinzenallee. Max in der Küche. Ich bin mir unsicher, ob ich noch einen Kaffee kochen sollte, weil ja. Yannick ist schon ziemlich on. Ja. Was? Was bin ich? Quiero Kaffee? Sí, un poco. Un chupito con café, por favor. Unsere Sendung neigt sich langsam dem Ende zu. Ich möchte dich noch was fragen. Ich möchte unbedingt noch ein Stück Musik spielen. Ja, kannst du auch. Also es ist noch 15 Minuten. Ah ja, jetzt kommt ein Wildtier. wurde vorhin schon mal erwähnt, aber nicht namentlich. Nee, und das können wir auch hinterher sagen. Aber es handelt sich um ein Wildtier, was gerne entlang der S-Bahn-Linien in Berlin in die Innenstadt läuft, um dort nach Futter zu suchen. Man trifft diese Wildtiere zum Beispiel hier drüben vorm Lidl, genau auf der anderen Straßenseite. Manchmal sitzen sie aber auch auf Ästen. Und dort... Nee, die sitzen nicht auf Ästen, oder? Doch, ich habe sie da schon mal gesehen. Die sind rot und haben vier Beine und sitzen auf Ästen und sind schwer? Ja. Nee, das glaube ich nicht. Doch. Ja, das hören wir uns jetzt mal an. Thank you. How did this make you feel? Yeah, that was pretty strange for me. And then I even started up the cork again, sagt Lippe Fuchs. Und von dieser Frau Fuchs hörten wir gerade das letzte Stück auf der A-Seite mit einem sehr, für mich auf jeden Fall verbindenden Namen zu ihr, und zwar Play. Play über 6 Minuten und 3 Sekunden von einer tollen Platte, die nun wieder veröffentlicht wurde. Sie trägt den Namen Via. Und der Christoph Hehmann und der Ronny Oliveros haben das wieder veröffentlicht auf Streamline und Spam. Ursprünglich recorded im November 86. Ich finde es jetzt doof. Und Februar 87 in Aachen im Adlers Studio. Die kriegt jetzt viel mehr Credit als alles, was wir vorgespielt haben. Das ist nicht in Ordnung. Das geht nicht. Nee. Schnitt. Aber wir wollten noch anderen etwas Credits geben. Es kommt noch ein Credit. Und zwar... Und dann hören wir hier nämlich auf. Und zwar... Hatte ich es vorhin schon versucht zu erwähnen und euch versprochen, darauf zurückzukommen. Und zwar dem J-Rope nochmal zu fragen, was als nächstes so rauskommt, was es als nächstes zu hören gibt. Weißt du darüber was, Yannick? Ich rufe ihn mal kurz an. Er sagt... Wow, das ging schnell. Ja, das ist ein mentaler Anruf. Das sind die schnellsten. Die kann man auch in der Zeit rückwärts machen. Das ist ganz interessant. Das ist quantenmechanisch interessant, aber darüber wollten wir jetzt nicht sprechen. Richtig. Was wird es denn geben? Also, seit gestern gibt es ein neues Air Cushion Finish Album, das wir gleich zum Ende der Sendung ausschnittsweise hören werden. Und das ist eine Kollaboration mit Nick Köpfer, einem Tonbandkünstler aus Montreal. Und sonst wird es demnächst noch vor Weihnachten auch noch was Solo geben. Und das wird sich hauptsächlich beschäftigen mit Dingen, die keine Zeit mehr haben, also zeitfrei sind. Und wo man könnte sagen, Farbräume erkundet. Und das war's. Klingt super. Hören wir das jetzt? Nee, das nicht. Wir hören jetzt Air Cushion Finish. Vielleicht hören wir auch das andere. Guck ich mal. Okay. Everybody stay clever and healthy. The house. We